HR2 Kultur. The Artist's Corner. Hörspiel. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich freue mich, Ihnen jetzt Goethe to go vorstellen zu dürfen. Eine Sprechlandschaft von der vielfach mit Preisen ausgezeichneten Berliner Klangkünstlerin, Hörspielmacherin, Regisseurin und Musikperformerin Antje Vohwinkel. Über allen Gipfeln ist Ruh, schrieb Johann Wolfgang von Goethe 1780 an die Holzwand der Jagd auf Seerhütte auf dem Kickelhahn bei Ilmenau. Wanderers Nachtlied ist seitdem zum Inbegriff deutscher Lyrik geworden, übersetzt in rund 60 Sprachen. Nun hat die Radiokünstlerin Antje Vohwinkel 10 internationale Musiker und Lyrikerinnen auf Goethes Spuren geschickt. Mit Mikrofon und Aufnahmegerät schritten sie den Goethe-Wanderweg ab und hatten dabei 2 Aufgaben zu erfüllen. Sie sollten permanent ihre Beobachtungen aussprechen und sie sollten Goethes Gedicht aus einer ihnen bekannten Sprache zurück ins Deutsche übersetzen. Aber bevor wir uns mit diesen vielfältigen Stimmen auf die Spuren Goethes begeben, darf ich hier Antje Vohwinkel persönlich zu einem kurzen Gespräch begrüßen. Herzlich willkommen. Gerne. Naturlyrik war ein starker Topos der Romantik, aber in unserer Gegenwart ist dieses Narrativ ein bisschen aus der Mode geraten. Was hat dich bewogen, dich mit diesem Themenfeld zu beschäftigen? Also am Anfang stand nicht dieses Thema im Raum, sondern ich bin eigentlich einfach erstmal in dieses Goethehäuschen gestolpert auf einer Wanderung und war da sehr überrascht, weil das eine ganz unscheinbare kleine Hütte ist. Und wenn man reinkommt, sieht man dann eben auf so sorgsam angebrachten Plexiglas-Tafeln 15 Übersetzungen von Wanderers Nachtlied. Hm. Und da war, ja, ich war überrascht und habe gedacht, das war so ein, ja, dieser Raum hatte was, war einerseits so unscheinbar und hatte andererseits diese riesige internationale Resonanz von diesem Gedicht, das schon Jahrhunderte alt ist. Und das fand ich auf jeden Fall schon mal bemerkenswert. Und dann habe ich auch gedacht, ja, wie kann man überhaupt heutzutage noch über Natur sprechen? Also geht das überhaupt noch, ohne dass man klingt wie der Vorsitzende eines Alpenvereins oder so? Das war aber nicht sozusagen der Anfang, sondern das hat sich dann gekreuzt mit meinen Forschungen zum automatischen Sprechen. Das läuft ja schon seit ein paar Jahren, dass ich mich damit beschäftige, Leute auf bestimmte Wege zu schicken, die dann ununterbrochen sprechen müssen. Und in diesem Fall habe ich die dann eben auf den Goethe-Wanderweg geschickt. Und da lag eben auch diese Hütte auf dem Weg in der Mitte mit dem Gedicht drin. Das hat sich dann so gefügt. Magst du vielleicht noch mal etwas genauer auf die Methodik automatisches Sprechen eingehen? Das ist eine fortgesetzte Werkreihe bei dir und kommt aus welchem Anlass? Ursprünglich kam die Inspiration eigentlich aus der Echtzeitmusik. Also ja. Das ist hier eine Szene in Berlin, die Echtzeitmusikszene. Das sind eben lauter improvisierende Musiker und die haben auch so Regeln, so unausgesprochene Regeln. Das ist eben nicht mehr so der expressive Free Jazz der, sagen wir mal, 70er Jahre, sondern eine sehr reduzierte Musik. Mhm. Und viele spielen ganz bestimmte Instrumente, vor allen Dingen so sehr mechanisch. Und das hat mich total fasziniert, also vor allen Dingen die Variation des Rauschens bei Axel Dörner, weil ich das so zeitgenössisch finde. Es entspricht eben so unserer akustischen Umgebung auch. Und ich habe dann gedacht, ja, für die Stimme gilt es aber eben nicht. Die Stimme ist immer noch wie so ein letztes Refugium des expressiven Ausdrucks. So. Und hatte dann gedacht, ja, ich möchte das mal probieren, Stimme so zu benutzen, so einfach anstellen, abstellen, wie so ein Automat. Und würde auch gerne so was Repetitives und Mechanisches da mal reinbringen. Das war so die erste Inspiration. Und dann habe ich das mit Leuten eben draußen gemacht. Dann kam die Idee der Landschaft dann irgendwann wieder dazu. Dann wurde es quasi wieder ein bisschen organischer eigentlich. Und hat mich dann auch eher so, ja, da kamen dann wieder so Gedanken an die Schreiblandschaften von Karl Friedrich Kraus, Klaus dazu, die ich auch immer toll fand. Und sozusagen das Mechanische ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und es kam wieder eher so das Landschaftsbild und so diese Sprechströme, die sich so verweben und so wie so Pilze mal oberirdisch, mal unterirdisch sozusagen sind. Mal hört man sie nicht, auch wenn sie, und man weiß aber, dass sie trotzdem weitergehen. Und in der Umsetzung dann vor Ort, wie war das? Haben also die Lyrikerinnen, die Musiker sind mit Aufnahmegeräten losgelaufen? Ja, alle haben ein Headset bekommen und Aufnahmegerät und sie sind alle den gleichen Weg lang gegangen, aber nacheinander, das ist ganz wichtig. Jeder war für sich alleine eigentlich und ist eben den gleichen Weg gegangen. Die haben sich vielleicht entfernt mal gesehen. Man hört dann ja auch, dass manch im Stück das dann manchmal aufgeholt haben und dann die anderen doch sehen und sogar verfolgen. Aber eigentlich geht jeder für sich den Weg entlang. Und aus diesen Sprechströmen habe ich dann ja hinterher so 10-11 Stunden Aufnahmematerial. Da konstruiere ich dann das Stück und dabei komme ich mir eigentlich dann auch meistens eher wie so eine Bildhauerin vor, weil ich niemals von links nach rechts arbeite, also von vorne nach hinten, sondern eigentlich eher so überall ständig so dran rumklopfe, bis dann irgendwann sich so die Form herausstellt. Also eher von grob nach fein. Genau. Ja. Wobei der Weg sozusagen natürlich die Leitlinie ist. Also ich stelle dann ja hinterher quasi aus den Aufnahmen im Groben den Weg wieder her, den die Leute gegangen sind. Und die Musikalisierungen im Text ergeben sich dann aus dem Material oder ist das eine vorgedachte Komposition? Nee, die ergeben sich unbedingt, also sollen die sich aus dem Material ergeben. Das gehört ja auch zu der Idee, dass ich eben jetzt nicht mehr so eine Trennung von Text und Musik möchte, sondern Text und Klang fallen ja in eins, also werden in der Sprache, jedenfalls in dem Sprechen, erstmal gleichzeitig produziert von den Performern und Performerinnen. Und dann nehme ich aber auf dem Weg auch noch Field Recordings auf, also zum Beispiel eben diese abgebrochenen Äste oder das Stromhäuschen und solche Dinge. Und mein Sopransaxophon habe ich mitgenommen in den Wald und habe das dann quasi zu der quietschenden Tür im Goethehäuschen noch gespielt. Also die Klänge kommen eigentlich auch alle aus der Landschaft. Beziehungsweise nur das Saxophon, eben das Saxophon ursprünglich nicht, aber das habe ich dann damit dahin genommen. Also es wäre mir auch komisch vorgekommen, das dann nachträglich, also woanders aufzunehmen. Es war dann klar, dass es da aufgenommen werden muss. Möchtest du den Hörern noch etwas mitgeben auf ihrer Wanderung jetzt durch dein Stück? Genießen, einen Waldspaziergang. Ja, oder sich vorstellen, das vielleicht selbst auch mal zu machen. Vielen Dank, Antje Vohwinkel, für das Gespräch. Und jetzt Goethe to go, eine Sprechlandschaft. Goethe to go, eine Sprechlandschaft von Antje Vohwinkel. Hier fängt der Schatten an. Meine Füße stehen noch in der Sonne und vor mir liegt der Wald wie so ein grüner Tunnel. Da gehe ich jetzt rein. Jetzt. Now. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Und jetzt. Nun gehe ich in eine Zone. I keep on going. I keep on going. I keep on going. So ein Wald wie die Nacht. Roots, boots, roots, boots, roots. Diesseits. Dies ist diesseits. Je suis ici. Hop, je suis plus là. Hop, je suis un peu plus loin. Hop, je suis ici. Hop, je suis là. Je passe d'ici à là. Jetzt schließt sich der Wald um mich herum. Es wird dichter, die Sonne kommt nicht mehr durch. Ah, doch ein bisschen Sonne kommt doch durch. Der Himmel da oben, er himmelt zu mir, der Himmel himmelt zu mir. Ein paar Fliegen nur, praktisch keine Vögel, oder doch? Zwitsch, zwitsch, zwitsch, switch, switch. Switch, switch on, switch off, off, on, off, on, off, switch, switch, zwitschern, switch. Hallo. Hallo. Insekten. Les pissenlits qu'on peut souffler. Pusteblumen. Klack. Steine. Gras. Schatten, Licht, Schmetterlinge. Gelb, gelb. Ah. Die fliegen. Oh, ich gehe durch das Gras. Auf dem Boden liegt eine Schnecke. Feucht. Eine tote Schnecke. Feucht. Eine fast tote Schnecke. Ist die Luft. Die schwarze Nacktschnecke. Eine Nacktschnecke wie ein Minitekel, die den Regen ansagt. Schmetterling. Schmettergelb, Schmettergelb, Schmetterling. Die Battlefly. Schmetter. So klein. Mini, diese Schmetterlinge. Werden die klein geboren? Mini. Ist wie alle Babys. Was heißt überhaupt beim Schmetterling geboren? Also es braucht doch die Mutter Schmetterling auch. Entlarvt. Ich dachte, ich werde tausende Schmetterling. Das ist der zweite. Ein großer Ling. Ling, Ling. Vielleicht schlafen sie Nachmittag. Wäre überraschend, oder? Die sehen aus, wie sie nie schlafen. Oh. Und da sehe ich wieder die schwarze Nacktschnecke. Gelbe Blumen und grün. Das könnten Blaubeeren sein, glaube ich. Blaubeeren. Grüne Blaubeeren. Wenn es nicht die falschen Heidelbeeren sind. Blaubeeren sind blau, nur keine Blaubeeren sind dran. Blaubeerstauden ohne Blaubeeren. Future-Blaubeeren. Heidelbeeren. Heidelbeerkandidaten. Aktuell die Hoffnung des Waldes. Heidel, Heidel, Heidel. Gibt es ganz viele Heidelbeer. Viel mehr als vorhin. Viel mehr als Heidel, vorhin. Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidel, Heidle, Heidle, jodle, heidle, jom. Jodle, jodle, heidle, jodle, heidle, heidle, jodle. Heidle, jodle, heidle. Ein heidle und jodle, und jodle und heidle. Heidle, jodle, heidle, jom. Jodle, heidle, jodle, heidle, heidle, jodle. Heidle, jodle, heidle. Heidle, jodle, jodle. Es muss ein sehr alter Wald hier sein. Hunderten, Tausende vielleicht Jahre. Ein abgedonnerter, abgeblitzter Baumrest. Abgeblitzt. Verbrannt. Vielleicht ist ein Kugelblitz hier eingeschlagen. Denn oben sieht man ganz deutlich, dass der Baum von oben stirbt, schwarz sich runterstirbt. Aus diesem grauen Himmel. Les Abremont, die töten Bäume. Das ist so ein Wald, so schön ein Wald, der nie richtig geputzt wird. Einfach so gelassen, wie es runterfällt. Layers and layers and layers of life and death. Dünne Äste, horizontale Äste, die sich zur Seite ausstrecken wie verlorene Arme. Alles voller ausgedörrter Arme. So dünn, dass sie fast wie Streichhölzer aussehen. Dunkle Streichhölzer. Wie abgebrochene Steigsprossen. Eine gerupfte Leiter. Aber ob man da hochklettern könnte? Die Sonne scheint von halb links durch diese dünne Ansammlung von Stielen und Stöcken. The shadows, the constantly moving shadows of these trees. Chaque arbre comme un petit message. Sich verändernde Zwischenräume, durch die die Sonne hindurch tupft. Noch ein Stamm löst den anderen ab mit Licht, Baumstamm und Fadenstamm, Fadenstamm, Faden. Trees. Tritt, tritt, tritt. Tannensäulen, Schnurgerade, die im Mittelgrund, die im Hintergrund, die im Vordergrund, mit der Ansicht von sich untereinander verschiebenden Vertikalen. Das Ganze ein bisschen wie ein Barcode. Der Barcode des Waldes, mit jedem Schritt ein neues Produkt. Äste kleine, Äste große, Äste vor Ästen, Äste vor Ästen und Äste vor Ästen und Äste vor Ästen. Like living in a world of parallel lines, of vertical parallel lines. Lines. Wurzeln. Und es geht immer noch steil bergauf. Ein ganz dunkler Boden. Und ein schattiger Weg. Jetzt kommen auch die ersten Regentropfen. Feucht ist die Luft. Feucht ist die Luft. Feucht ist die Luft. Heiß. Forstmeister. Heiß. Heißes Weg. Forstmeister, heiße Weg. Es heißt heiß. Heiß, es heißt. Forstmeister Heiße war der erste Schulze der Gabelbach-Gemeinde. Forstmeister Heiße war der erste Schulze der Gabelbach-Gemeinde. Forstmeister Heiße war der erste Schulze. Der Schulze der Gabelbach-Gemeinde, der erste Schulze der Gabelbach-Gemeinde, war der Forstmeister Heiße. Wie hieß der Forstmeister der Gabelbach-Gesellschaft, der ihr erster Schulze war? Das war der Forstmeister Heiße. So hat er geheißen. Das heißt. Heißt das? Es. Heißt das? Es heißt. Wie heißt es? Es heißt. Wie heißt dies? Es heißt dies. Das. Heißt. Das heißt es. Feucht. Heißt. Heißt. Dies. Ist die Luft. Je höher man kommt, desto ja, dunkler sind diese Pflanzen und die Blätter größer. Olemba, schuki bonito, guck da unten die Schön. Olemba, schuki bonito. Symbol. Oui, oui. Weiter, nun geht es weiter, nun geht es weiter, nun geht es weiter, nun geht es weiter, nun geht es weiter, nun geht es weiter. Weiter diesen Pfeilen entlang, von denen es hier wirklich reichlich gibt. Ich weiß gar nicht, wie man sich da noch verlaufen soll. Und es gibt keinen Pfeil in die Richtung, in die ich gehe. Keinen Pfeil. Ich gehe mal nach links runter. Die rufen auf Englisch. Es scheint mir, dass ich runterlaufen muss. Ich gehe weiter, jetzt auf dem Weg in eine kleine Kurve. Es sind hier mehrere Buchenaugen an dieser Buche. Die sehen, dass ich vor ihr stehe. Und durch einen Ast dieser Buche ist eine Tanne gewachsen. Sie haben sich an einer Kreuzung vermählt. Eine kleine, schmale Tanne dieser großen, dicken Buche, die aussieht wie ein Elefantenbein mit einem Elefantenrüssel durchstochen. Ein komisches Gerät im Baum. Eine Lampe? In der Buche sind Scheinwerfer angeschnallt, mit Manschetten festgezurrt. Irgendwo kommt der Strom. Ah, das ist ja auch da. Deswegen das Stromhäuschen. Hochspannung, Lebensgefahr. J'imagine que ça doit vouloir dire attention, danger de mort. C'est une grosse centrale électrique, un gros générateur placé en plein dans la forêt pour donner de l'électricité. À qui? À quoi? Möglicherweise wird man hier nachts angestrahlt. Die arme Buche, man sieht richtig, wie sie abschnürt, diese Scheinwerfer. Was sollen sie denn anleuchten? So aufregend ist diese Stelle auch nicht. Ein kleines Walddreieck, ein Verkehrsknotenpunkt, ein Tannenschneck, das ist schon wieder ein Schneck. Strom strömt. Es strömt im Wald. Schneckkreuzungspunkt wird beleuchtet. Nachts beleuchtete Schnecken, das möchte ich sehen. Diese schwarzen Minitekel, die glänzen und glitzern im dunklen Wald. Die schwarze Schnecke schneckt von rechts. Schneckt. Gt. Schneckt. Schneckt. Mit zwei Fühlern. Noch eine. Ich habe ja gedacht, dass sie den Regen ankündigen. Ich laufe falsch. Kann jemand mir sagen? Ich bin zu weit gegangen. Können Sie mir sagen, wo Kegelhain ist? Hier ist Kegelhain. Okay. Dankeschön. Dein kleiner Serpentinenweg. Weit ins Land hinaus kann man schauen. Und Hänge. Grün, grün. Graugrün und hellgrün und dunkelgrün. Die Bäume sind höchstwahrscheinlich extra ein bisschen kurz gehalten. Weiter hinten ganz blau. Grau, blau, dunkelblau. Kronen, die in den Himmel stechen, sich hier behaupten und später in der Masse verschwinden. Und dahinter wesentlich mehr Bänke und Tische. Ein offenes Feld mit Sonnenschirmen und Holzhäusern. Picknicksitzgruppen könnte man sagen. Und jetzt ein steinerner Turm. Nun gehe ich in einen Turm hinein. Und ich laufe weiter auf diesen runden Turm zu. Jetzt eine metallene Klinke. Eine Treppe. Samot, samot, samot, samot. Treppe, treppe, treppe, treppe, treppe. Je monte la deuxième marche. Je monte la troisième marche. Je monte la quatrième marche. Je monte la cinquième marche. Je monte la sixième marche. Je monte la septième marche. Je monte la huitième marche. Je monte la neuvième marche. Je monte la dixième marche. Je monte la onzième marche. Je m'arrête. Je monte. Les marches montent. Je monte. Les marches montent. Je monte. Les marches montent. Je monte. Les marches montent. Je monte. Les marches montent. Je monte. Les marches montent. Je monte. Je monte encore. Les marches montent encore. Je. Die Sprache im steinernen Turm. Die Sprache spricht im steinernen Turm aus Elfenbein, aus Stein, aus Elfenstein. Die drittletzte Stufe, die zweitletzte Stufe, die letzte Stufe. Oh! Oh! Diese Welt, mein Gott, jede Seite. Fichten. Ja. Ten, eleven. Une montagne, deux montagnes, trois montagnes, quatre montagnes, cinq montagnes, six montagnes, plein de montagnes. Sicht aus. Aussicht. Die Sicht ist aus. Sichtung. Ausgesichtet. Ich sichte aus. Nun frage ich mich, wo ich bin. Faut aller vers la gauche. Faut aller vers la gauche. Welcher Weg ist der richtige? Ich will nicht durcheinander machen. Ich muss mich entscheiden. Ich weiß nicht, ob es eher nach links ist oder nach rechts. Es geht hier lang der Weg und nicht da. Yes, yes, das muss das sein. Ah, da. Der Weg ist falsch. Das ist ein falscher Weg. Dies ist der richtige Hallo. Weg. Excuse me, please. Where is the Goethe house? Oh, it's over there. All right, thank you. Es tropft. Psch, psch, psch, psch. Piu, piu, piu, piu. O passarinho cantando. Piu, piu, piu, piu, piu, piu. Regnet es oder regnet es nicht? Ist es ein Regen zum Unterstellen oder ist es ein Regen zum Weitergehen? Ist es ein Unterstellregen, ein Weitergehregen? Den Regen reden, den Regen reden, langsam, sam, sam, sam, langsam, sam, sam, sam, langsam. Ein Regen zum Unterstellen, zum Unterstellen, zum Unterstellen. Ein Reden zum Unterstellen. Ich unterstelle dem Regen, ich unterstelle dem Regen, ich unterstelle dem Regen ein Häuschen. Ich unterstelle dem Regen ein Häuschen und... Ja, ich hab's gefunden. Das sieht so wie nix aus. I reached a wooden house. Dabei eigentlich sehr gut gebaut. Ein Unterstand, ein Unterstellhäuschen. Dem Regen wird ein Dichter unterstellt. Wir unterstellen dem Regen einen Goethe. Jetzt kann ich hier reingucken. Durch ein Astloch. Man kann auch in das Astloch reinreden. Ich gucke mal. Jetzt. Ist denn hier jemand? Stufe, Stufe, Stufe. Und sogar richtig hölzern. Kommt das auch durch den Regen? Durch die Feuchtigkeit? Ein Unterstellungshaus. Unterstellungshaus. Hier unterstellt man sich, hier untersetzt man sich, hier übersetzt man sich. Hier ist die Übersetzung der Unterstellung. Das Lied vom Langsamgehen. Von der Mann in die Nacht. Berge singen. Nachtes Gesang der Reisende. Überall auf jede Baumkopf. Alles in allen Wipfeln. Klein. Über alle Himmel. Über all Hügeln. Auf jede Baumkopf des Frieden. Regiert der Frieden. Des Frieden. Über den Wald Stille und Frieden. Das Holz im Land ist überall. Nirgendwo, nicht mal ein... Und das ist wie keine... Von Stille umhüllt. Auf diese Bäumen wirst du fühlen ein kleines, kein bisschen leichtes Wind. Wind. Wind im Bäume und Himmel. Kein Wind mehr, sie wiegt. Durch die Blättern, du wirst fühlen ein Hin und Her gehen. Durch die Bäume jetzt. Im Wald Vögel sind. Vögel. Die Vögel sind ruhig. Es verstummt, das machen keinerlei Geräusch. Nicht einmal die Fröhlichen bewegen sich. Schläft Wald, schläft der Vogel in seinem Nest, im Dickicht. Aber warte. Warte. Wartet mal. Warte, warte. Warten. Ein Moment. Pass auf. Warte. Warte. Bald. Bald. Bald. Bald. Du auch. Und dir auch ist Zeit jetzt. Die Vögel schweigen aber nicht. Die Vögel schwelgen im Walde und zwitschern wie verrückt. Es ist nicht still. Es ist nicht still. Still. Es ist nicht still. Es gibt keine Stille. Wann war Goethe also hier? War es eine andere Jahreszeit? Eine andere Tageszeit? Oder waren die Vögel früher schweigsamer? Schweigsame Vögel? Es gibt keine Stille im Wald, es gibt keine Stille im Wald. Nein, ich höre nur, ich höre. Ich unterstelle, dass die Vögel ausgezwitschert hatten. Ich unterstelle, dass die Vögel zuhören wollten. Ich unterstelle, dass Goethe hier gezwitschert hat und nicht die Vögel. Ich unterstelle, dass die Vögel Goethe zwitschern hörten und der ganze Wald verstummte. Dass Goethe Gedichte gezwitschert hat, Unterstellungen gezwitschert hat, eine nach der anderen, Unterstellung, eine Unterstellung nach der anderen Unterstellung, drunter und drüberstellung, eine drunter und drüberstellung. Still ist eine Vorstellung. Ich stelle mir die Stille im Wald vor. Ich gehe durch den Wald. Still ist eine Illusion. Es ist nicht still. Und nun? Jetzt gehe ich auf die Steine da, ne? No, da, genau. Okay. Es geht ein wenig bergab, sanft bergab. Ein kleiner, sich durch den Wald schlängelnder Weg. Ach, ici, il y avait une rivière, c'est certain. Ganz kleiner Fluss. Aber warum ist das ganz trocken? Warum gibt es keine Wasser mehr? Das versteinerte Bett, das ein Fluss war, ein Rinnsal jetzt, ein nadelndes Rinnsal, versteinertes Rinnsal. Ein Rinnsal, das versteinert, das geht doch nicht. Was soll da rinnen? Weitere Worte fließen aus meinem Mund. Weiter fließen, es fließt weiter. Mein Wortschwall fließt weiter durch den Wald. Schwoll, schwall, schwul, schwöll, schwall, schwill. Schwill, schwill, schwul, schwöll. Der Wald wiegt mich. Schwul. Der Wald wiegt mich. Schwall, Wort, jetzt. Schwall, Wort, atmen. Schwall. Wort, Wort, Wort, riecht Wort, gut, Wort, riecht Wort, wirklich. Numbalda mata, numbalda mata, mama, mama, mata. Numbalda mata, numbalda mata, numbalda mata. Amata mi bala, mi bala da mata. Abala mi mata, numbalda mata, numbalda mata. Je vois partout, je ne vois rien. Je regarde partout, je ne vois rien. Je regarde partout, je vois très peu. Ah, und da wieder. Wieder das schwarze Minitekel, die Schnecke. Sollte ich sie zertreten? Würde dann der Regen vielleicht aufhören? Calcando virescit. Er grünt, wenn getreten. Ob das Minitekel grünt, wenn ich es trete? Ich führe den Fuß zum Minitekel. Diese Schnecke spürt mich. Ich werde dich nicht zertreten, schwarzes Minitekel, und nehme meinen Weg wieder auf. Du sollst nicht grünen, bleibe schwarz, und es wird nicht aufhören zu regnen. Hallo. Hallo. Okay, jetzt am Boden ist total wie Musa, wie ein Teppich. Oh, I fell. Absoluter Teppich unter die Füße. But it's so soft. Weil wir gehen nach unten. It's so soft. Das heißt, es ist feuchter. It was almost comfortable to fall. I could sleep in here. Gehe und sehe und gehe und sehe und gehe und sehe und gehe und sehe und gehe und sehe und gehe und sehe und gehe und sehe und gehe und sehe und gehe und sehe und gehe und sehe und gehe und sehe und gehe und sehe und gehe und sehe und gehe und sehe und gehe und sah und war und gar und ma. Und bin immer noch richtig. Ja. Links wieder dünnes Geäst. Wieder Ebereschen, Ebereschen. Escheneber, Ebeneber, Ebeneser, Ebeneser. Beder, Bedereschen, Scheschen, Scheschenmeder. Ziemlich runterregnet. Jetzt hat es wirklich angefangen zu regnen. Ja, sabia, ja, schon wieder. Ja, ja, ja. Oh, ja, ein bisschen. Berg ab, Regen, Berg ab, Regen, Berg ab, Regen, Berg dich ab, Berge dich ab. Ich berge mich ab. Ich berge mich ab. Ich reg mich nicht auf. Ich reg mich ab. Ich berg mich ab. Ich berg mich ab. Ich reg mich hin. Ich nehme den Regen einfach hin. Ist es ein Unterstellregen? Es ist ein Aufhörregen. Es hat schon aufgehört. Es hat schneller aufgehört, als ich dachte. Vielleicht fängt er auch viel schneller wieder an. Vielleicht ist es ein Aufhör- und Anfangregen, wie bei der Dusche. Anstellen, abstellen. Dusch, Dusch, Dusch, Dusch, nicht Dusch, Dusch, nicht Dusch, Dusch, nicht Dusch, Dusch, nicht Dusch, Dusch, nicht Dusch, Dusch, nicht Dusch, nicht doch nicht Dusch, nicht doch nicht, doch nicht, doch nicht Regen. Jetzt ist alles okay. Langsam. Passanis. Piu, piu, piu, piu. Ah, passarinho cantando. Piu, piu, piu, piu. O passarinho Kreuzung. Kreuz. Nun, was muss ich mich entscheiden? Ist der richtige Weg? Ich denke eher der nach links. Ich comprends pas. Je suis perdu. Aber mein Gott, diese kleinen Wege nach unten, das ist ganz kuriös, weil... Je tombe. Ich habe geschafft, mich zu verlieren. Ich werde diese Typ von ganz nah folgen, aber ohne, dass er mich hört. Eigentlich, es gibt nicht so viele Steine hier. Wo wäre ein Stein da? Da unten? Nein. Ich weiß nicht. Ich folge, ohne zu wissen, wohin. Elle est où cette grosse, grosse, grosse pierre? Où est la pierre? C'est ça où je suis confuse, vraiment. Je suis confuse. Ah. Je marchais vraiment jusqu'au bout. Jemand ist auf das schwarze Menetekel getreten. Das schwarze Menetekel häutet sich. Wenn getreten, also nicht calcando wie resket. Es kommt etwas Gelbes aus diesem schwarzen Menetekel. Etwas widerlich Gelbes und Schleimiges. Es ist also nichts grünt, wenn getreten. Calcando vi rescit. Auf Wiedersehen, du schwarzes Menetekel. Ich gehe weiter. Weiter! Da fehlt noch der Stein. Ich warte auf den Stein. Wo bleibt der Stein? Ich gehe wieder nach oben. Ich möchte den Stein finden. Das ist wie der Weisheitsstein zu suchen. Und ich kann sie aber nicht finden. Je marche et je cherche un gros rocher. Je marche et je cherche. Der Hammerstein. Un gros rocher. Der. Je cherche un gros rocher. Cette pierre n'est nulle part. Cette pierre n'est nulle part. Il est dans ma tête. Il n'est que dans ma tête. Ce rocher est dans ma tête. Hallo, Drichstein. Je cherche un rocher. Je pense qu'il y a un rocher. Halalistein. Ce rocher n'est pas à droite. Ce rocher n'est pas à gauche. Ce rocher n'est pas par terre. Ce rocher n'est pas au ciel. Ce rocher n'est pas dans ma tête. Ce rocher est quelque part. Mais attends, c'est quoi, ce rocher est quelque part. Ça, c'est une goutte d'idée. Où est ce rocher? Ce rocher n'est pas dans ta tête. Où se trouve ce rocher? Ce rocher n'est Halleluja, pas dans ta tête. Stein. Dans quelle place de ta tête se trouve ce rocher? Ce rocher n'est pas dans ta tête. Rakiri, comment Stein. Ton cerveau pense à ce rocher? Ce cerveau n'est pas dans ta tête. Où est le rocher? Continue à parler. Où est le rocher? Hammerstein. Hermannstein. Herrlichstein. Ehrlichstein. Gefährlichstein. Oh! In dem Moment gestolpert. Où est ce rocher? Il n'y a pas de rocher. Où est ce rocher? Oder doch nach unten. Ich traue mich nicht. Okay, ich gehe wieder nach unten. Okay. Ich folge hin. Herr Mannstein. Herr Mannstein. Herr Mannstein. Continue. Herr. Ça descend, ça descend. Mann. Ça descend, ça descend. Sch. Ça descend, ça descend. Ça descend, ça descend. He. R. M. Ma. M. S. T. E. I. M. He. R. M. A. M. S. T. E. I. M. H. R. M. Ça descend, ça descend. Ça descend, ça descend. Herr Manstein. Ça descend, ça descend. Ça descend, ça descend. Ça descend, ça descend. Ça descend, ça descend. Ich glaube, das hat ihn angelockt. Da ist er nämlich. Ah, verstehe. Das ist ein riesiges Ding. Ein Riesengestein. Dann werde ich erklimmen. I will climb on the top of this monster. It looks like a dragon. Das ist so weit weg, wenn man hochschaut. Ist wie eine zweite Welt da oben. In zweiter Welt gibt's die grüne unten und die grüne oben. Aber jetzt nehme ich doch die Leiter und gehe hoch. Auf eigene. Ich gehe auf eigene Gefahr. Gefahr. Hinauf. Je monte, je ne tombe pas. Je monte, je ne tombe pas. Je monte encore. Ich halte mich an einem Geländer fest. Je monte encore, je ne tombe pas. Leiter, Leiter, lauter, Leiter. Je monte, je ne tombe. Leiter, lauter, Leiter. Je monte encore, je ne tombe pas. Jetzt unter mir. Ja, das ist ein bisschen steil und bestimmt 10 Meter tief. This is scary. This is really scary. Steil, sehr steil. And I will grab him, and I will conquer him. The stone, the petrified giant, and I'm climbing you. Ein riesiger Spalt, ganz tief. Wo geht der wohl hin? Ob er den Felsen spaltet? Das Moos wächst mir jetzt fast in den Mund hinein. Zungenmoos und Fächer fahren. Ich fächer mir Gefahr. Es ist nicht gefährlich. Steil, wow. So, nein. Nach hinten oder nach vorne schauen. Ein bisschen gefährlich. Das werde ich ein bisschen lachen. Kling. Ring. Kling. Ding. Kling. Ring. Klung. Klung. Ding. Klung. Ring. Ring. Klung. Klung. Ding. Ring. Ding. Getting into you. I'm getting on the top of you. I'm a bird in the garden. I'm not of this world. I'm a bird in the garden. In a beautiful garden. I want to jump down. Ich bin hier ganz oben und würde gerne dieses Geröll hinunterspringen. Kein Horizont. Nichts. Man stellt sich vor, runter zu springen. Der Weg geht. Meine Gedanken springen. Bis ganz nach unten. Meine Gedanken springen. Springen, springen, springen. Sich hinunterstützen wäre effektiv. J'ai vu un oiseau. Je le vois. Je le regarde. Il me regarde. Est-ce qu'il me voit ? Et qu'est-ce qu'il surveille ? Das weiß ich nicht, was guckt, was schaut. Il me regarde encore de derrière. Peut-être qu'il est déjà parti. Moi, en tout cas, je suis déjà parti. J'étais là, je suis là, j'étais là-bas. Je suis ici, j'étais là, je ne suis plus là. Tiens, je suis ici, hop, je ne suis plus là. Hop, je suis un peu plus loin. De nouveau, je suis ici. Mais cet ici n'est pas l'autre ici. C'est un autre ici. Hop, je suis ici. Hop, je suis là. Je passe d'ici à là. Je marche encore. Je marche toujours. Je marche sans fin. Vers la fin. Je marche encore. Je marche partout. Je marche toujours vers la fin. Je marche sans fin. Je marche sans fin. Je marche sans fin vers ma fin. Je marche vers la fin. Je sens venir la fin. Est-ce ma fin? Est-ce la fin? Je commence à avoir un peu faim. Goethe to go, eine Sprechlandschaft von Antje Vohwinkel. Mit Axel Dörner, Marie Guayet, Raphael Jouvet, Mazen Kerbertsch, Dagmara Kraus, Chico Mello, Matt Pogo, Sia Rinne, Antje Vohwinkel, Jiang Hu und Inga Ziska. Ton und Technik: Hermann Leppich, Andreas Stoffels und Thomas Schütt. Regieassistenz Tina Klatte. Komposition und Realisation Antje Vohwinkel. Produktion Deutschlandfunk Kultur und Hessischer Rundfunk 2018.